3. Ratschläge geben. Sprechen Sie nach. Ich bin erkältet. Bleib doch im Bett. Bleiben Sie doch im Bett. Ich habe Kopfschmerzen. Dann nimm doch eine Tablette. Dann nehmen Sie doch eine Tablette. Ich habe Magenschmerzen. Geh doch zum Arzt. Gehen Sie doch zum Arzt. Ich habe kein Geld. Such doch eine Arbeit. Dann suchen Sie doch eine Arbeit. Ich bin zu dick. Nimm doch ab. Nehmen Sie doch ab. Wir sind müde. Geht doch ins Bett. Gehen Sie doch ins Bett. Ich habe keine Zeit. Arbeite doch nicht so viel. Arbeiten Sie doch nicht so viel. Wir haben nichts zu essen. Kauf doch ein. Kaufen Sie doch ein. Ich habe Durst. Trink doch Wasser oder grünen Tee. Trinken Sie doch Wasser oder grünen Tee. Wir haben Langeweile. Lest doch Zeitung. Lesen Sie doch Zeitung. Ich habe nichts anzuziehen. Kauf doch etwas. Kaufen Sie doch etwas. Mir ist kalt. Zieh doch einen Pullover an. Ziehen Sie doch einen Pullover an. Hier ist ein Chaos. Räum doch auf. Räumen Sie doch auf.